Römisch werden. Aber Geschichte ist kompliziert. Warum? Weil viele Völker, die von Imperien geschluckt wurden, irgendwann anfingen, diese Imperien zu mögen. Nehmen wir zum Beispiel die Karthager. Nachdem sie von den Römern erobert wurden, fanden viele Karthagerinnen und Karthager das Römische Reich plötzlich ganz in Ordnung. Ja, sie begannen sogar, sich selbst als römisch zu bezeichnen. Wie kann so etwas passieren? Wenn dich in der Schule jemand ärgert, verprügelt oder beklaut, könntest du dir vorstellen, ihn oder sie am nächsten Tag zu mögen? Eher nicht, oder? Doch wenn genug Zeit vergeht, kann Erstaunliches passieren. Die Zeit ist wie ein mächtiger Zauberer, der fast alles verwandeln kann. Die Zeit kann Liebe in Hass verwandeln und Hass in Liebe. Sie kann Menschen dazu bringen, ihre wichtigsten Erinnerungen zu vergessen und sich stattdessen an Dinge zu erinnern, die gar nicht passiert sind. Wenn genug Zeit vergeht, können Menschen ihre Sprache, ihre Götter und ihre Lieblingsspiele vergessen und stattdessen die Sprache, die Götter und die Spiele des Imperiums annehmen, das sie erobert hat. Und genau das ist bei den Karthagern passiert. Nachdem General Scipio Karthago zerstört hatte, blieb die Stadt ein Trümmerhaufen, in dem 100 Jahre lang nur Spinnen und Skorpione hausten. Dann beschloss ein anderer römischer Feldherr, er hieß Julius Caesar, die Stadt wieder aufzubauen. Er ordnete an, die Ruinen zu beseitigen, Häuser und Tempel zu bauen und einen Hafen anzulegen. Skorpione und Spinnen mussten das Feld räumen und ärmere Römerinnen und Römer, die in Rom kein eigenes Land besaßen, zogen hin. Jetzt durften auch die Karthagerinnen und Karthager, die in die benachbarten Dörfer umgesiedelt worden waren, ins neue Karthago zurückkehren. Und wer weiß, vielleicht hat irgendeines von Hannibals und Batbals Enkelkindern genau das getan. Dann wurde Julius Caesar ermordet und sein Großneffe Augustus wurde Herrscher des Römischen Reiches. Er nannte sich nach seinem Großonkel jetzt Caesar, Kaiser. Augustus baute Karthago weiter auf und in der neuen Stadt wurden Römerinnen und Karthager zu Nachbarn. Sie benutzten dieselben Straßen, kauften in denselben Geschäften ein und beteten sogar in denselben Tempeln. Ihre Kinder spielten manchmal zusammen auf den Plätzen und sammelten gemeinsam Muscheln an den Stränden. Hin und wieder verliebten sich ein römisches Mädchen und ein karthagischer Junge ineinander, heirateten und bekamen Kinder. Karthago wuchs und nach weiteren 100 Jahren war die Stadt wieder eine der größten der Welt. Mittlerweile konnte man kaum noch unterscheiden, wer karthagisch und wer römisch war. Viele Menschen hatten einen Großelternteil aus Karthago und einen anderen aus Rom. Die Karthager lernten, die Sprache der Römer zu sprechen, Latein. Latein war viel nützlicher als Phönizisch, weil es im gesamten Römischen Reich gesprochen wurde. Wenn du heute Englisch lernst, kannst du dich ja auch nicht nur mit Engländern, sondern auch mit Kanadierinnen, Griechen, Brasilianerinnen und Nigerianern unterhalten. Und genauso konnte man sich damals auf Latein nicht nur mit Römern, sondern auch mit vielen anderen Völkern verständigen – mit den Iberern und Briten zum Beispiel.